Das Wahlrecht zu verabsolutieren, heißt seine historischen Begrenzungen zu ignorieren. Alle diese Einschränkungen waren von der Idee getragen, dass diejenigen Entscheidungen treffen sollten, die das Gemeinwesen tragen. Meritokratie ist das große Zauberwort. Dieser Gedanke kann auch zu fehlgeleiteten Konstrukten führen, wie das meritokratische Prinzip leugnende Dreiklassenwahlrecht des 19. Jahrhunderts verdeutlicht. Jedoch führt uns dieser Gedanke zum ersten Element eines freiheitlichen Utopia. Es wählt, wer beiträgt, nicht wer entnimmt. Der zweite Baustein unserer Utopie ist eine gestärkte und völlig neu formulierte Gewaltenteilung. Sie kennt künftig nicht drei, sondern vier Gewalten, von denen jede einzelne der Kontrolle durch den Souverän unterliegt. Jedoch werden in Form der vierten Gewalt, einer Form des Wahlkönigtums, auch dem Souverän Beschränkungen auferlegt. Die erste Gewalt ist die Legislative, die zweite die Exekutive, die dritte die Judikative und die vierte Gewalt ist der Wahlmonarch, eine Kontrollinstanz ohne aktive, legislative, exekutive oder judikative Macht. Seine einzige Aufgabe ist die Überprüfung neuer Gesetze und exekutiver Maßnahmen auf ihre Kompatibilität mit der freiheitlichen Verfassung des Landes und seiner damit verbundenen unbegrenzten Vetomacht. Er kann das Veto ausüben, wenn er nur der Meinung ist, dass ein Gesetz sich gegen die freiheitliche Ordnung richtet. Er muss dies nicht begründen. Im Veto ist seine Macht absolut, in der Gestaltung ist sie nicht existent. Der Souverän hat die Möglichkeit, aber nicht die Pflicht, nach dem Vorbild anderer europäischer Länder eine konstitutionelle demokratische Monarchie einzurichten. In diesem Fall geht das passive Wahlrecht für dieses Amt auf eine Familie oder Gruppe von Familien über. Die Bestätigung durch das Wahlvolk als moderne Variante der Kurfürsten bleibt jedoch imperativ. Wird ein Kandidat vom Volk abgelehnt, so muss die Aristokratie einen neuen Kandidaten vorschlagen. Warum kann eine derartige hereditäre, also erbliche Komponente in einer freien demokratischen Gesellschaft sinnvoll sein? Sie schafft beim Inhaber des Wahlkönigsamtes bzw. seiner Familie, ähnlich dem ewigen Wahlkampf des englischen Königshauses, die permanente Notwendigkeit, den Souverän von den Vorteilen des Systems zu überzeugen. Es entsteht ein Sinn der Zugehörigkeit, eine spirituelle Bindung zwischen Souverän und Wahlmonarch, die den Drang nach Kontinuität und Tradition mit der Notwendigkeit ständiger Erneuerung in Einklang bringt. Kommen wir zur wichtigsten Komponente einer freien Gesellschaft, dem Rechtsstaat. Der Rechtsstaat beruht zunächst vor allem darauf, dass vor dem Gesetz alle gleich sind. Niemand steht über dem Gesetz, nicht nur auch, sondern insbesondere die Regierung nicht. Der Grund dafür ist einfach. Steht das Recht über der Regierung, so hat die Regierung Angst vor dem Volk, weil das Volk sie zur Rechenschaft ziehen kann. Man nennt das die Herrschaft des Rechts. Steht die Regierung über dem Recht, so ist der Willkür Tür und Tor geöffnet und das Volk hat Angst vor seiner Regierung. Diesen Zustand nennt man Tyrannei.